Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche zeigen wir euch zur Vorbereitung zu den GPs oder zu dem GP auf Honolulu, glaube ich. Zu der Pro Tour. Und Pro Tour natürlich. Auf Honolulu. In Hawaii ja. Auf jeden Fall, ja. Zeigen wir euch ein paar Decks, die sehr interessant sind. In Magic Online, in den ganzen Standard-Ligen, ziemlich gut abgeschnitten haben. Oh ja. Und teilweise, ja, wie schon gesagt, sehr interessant sind. Also ziemlich coole Kombos, die man vielleicht nicht so erwartet hat. Vor allem das fünfte Deck, was wir natürlich für den Schluss aufgehoben haben. Da werden wir jetzt noch nichts verraten. Aber ja. Die klingen total wie Buzzfeed jetzt im Moment. Was? 5 neue Standard-Decks, das fünfte wird euch total umhauen. Clickbait. Ja, aber es ist nicht falsch. Es ist echt ein spannendes Deck. Und die anderen 4, die wir haben, sind natürlich nicht viel weniger spannend. Deswegen freut euch auf einen Podcast voll mit coolen und interessanten Decks, würde ich sagen. Genau. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die Magic Taverne hat sich verschoben. Ja. Heute donnerstags, weil ich musste leider für gestern absagen, aber normal für mittwochs. Genau. Jetzt nochmal offiziell, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Genau. Mehr ändert sich nicht. Richtig. Also ab jetzt einfach immer Mittwochabends und das ist alles, was es in der Hinsicht zu sagen gibt. Pro Tour Kaladesh kommt dieses Wochenende, wie gesagt. Und hier haben wir ein paar Decks, die man möglicherweise dann auch bei der Pro Tour sehen wird. Genau. Fangen wir einfach an mit dem ersten. Ein Blau-Schwarz Colossus, also Yubi Colossus. Ja. Fang mal an. Was findet man da drin? Da findet man hauptsächlich eine Karte, der Dreh- und Angelpunkt des Decks, der Metalwork Colossus. Eine 11-Mana 10-10, die sich weder beschützen kann noch Trample hat. Aber der Effekt von ihr, wie sie aufs Feld kommt. Oh ja. Denn er kostet nämlich x weniger zum Casten, wobei x gleich der gesamten Converted Mana Cost von Non-Creature-Artefakten, die man auf dem Feld hat, ist. Yep. Also und Super Affinity. Richtig, ja. Und wenn man sich das mal, also jetzt schauen wir uns auch noch das restliche Deck an und da werden wir sehen, wenn da ein paar Artefakte von uns drauf sind, auf dem Feld, dann ist das einfach, keine Ahnung, für 3 Mana, 4 Mana, ein 10-10 auf dem Feld. Ja, manchmal sogar kostenlos. Ja. Und ja, was wir auf jeden Fall drin finden, um eben das Ding rauszuholen, weil klar, in einem 60-Karten-Deck, das Kernstück nur 4-mal besteht, muss man irgendwie danach fischen können. Mhm. Und dazu eignet sich halt perfekt der Glintnest Crane. Absolut, den wir eigentlich in fast jedem Deck finden, das auf diese Weise arbeitet, das einfach irgendwelche Artefakte rausholen will. Und natürlich ist der 4-mal drin. Jo. Falls ihr nicht mehr wisst, was der Glintnest Crane ist, das ist dann eine neue Karte aus Kaladesh. 2 Mana, eins davon blau, 1-3 Flying. Das ist aber egal. Es geht um den zweiten Effekt, der nämlich besagt, wenn er das Spielfeld betritt, schaut man auf die obersten 4 Karten der Library und dann kann man ein Artefakt davon herzeigen, falls man eins findet, und auf die Hand tun. Und der Rest kommt unter die Bibliothek. Und klar, genau das wollen wir. Wir wollen irgendwelche Artefakte rausholen, die wir jetzt uns noch anschauen wollen, oder ein Metalwork Colossus. Genau. Und bei eben dieser Art von Decks, die ich sag mal, das ist zwar jetzt nicht ganz Combo, aber schon so ein bisschen in dem Sinne, dass wir bestimmte Karten für bestimmte Synergien suchen. Und da sind Karten, die uns so gut beim Graben helfen, natürlich sehr wichtig. Ich meine, das Ding kostet 2 Mana, gibt uns einen Body und gräbt einfach für 4 Karten in unserer Bibliothek. Und das Ding fliegt. Also ja. Man darf nicht vergessen, man muss sich auch mal gegen Fliegende schützen können. Und das Ding macht seinen Job ganz gut, finde ich. Absolut. Genau, die nächste Kreatur kann man auf jeden Fall auch reinpacken, allein schon wegen der Farbe. Der Scrap Heap Scrounger, die 2 Mana 3-2, kann nicht blocken, aber einfach saugut, einfach um einen Buddy auf dem Feld zu haben, was bedrohlich ist. Und man kann ja natürlich ihn wiederholen. Ja. Und eben mit dem schwarzen Mana passt es ja ins Deck. Dann noch der Foundry Inspector. Klar, Artefakt-Spells, die man castet, kosten 1 weniger. Perfekt. Absolut. Das Ding ist nicht Legendary. Wir haben 4 davon drin. Falls wir mehr aufs Feld kriegen, umso besser. Oh ja. Wenn wir davon 2 auf dem Feld haben, ist der Scrap Heap Scrounger umsonst. Stimmt, ja. Unter anderem. Aber das ist, denke ich mal, so eine, ich sag mal, Win-More-Condition. Schon ein bisschen. Aber was halt auch an dem cool ist, ist, dadurch, dass er selbst Ah, nee, der macht ja gar nicht den Kolossus günstiger, weil er ist selbst eine Kreatur. Das Ja. wäre auch ein bisschen verrückt. Oh ja, dann wäre der Kolossus wahrscheinlich nicht mehr rare, sondern Mythic. Wenn es wirklich nur noch um Artefakte gehen würde. Ja. Ja, klar, der macht sich auch selber billiger. Also, wenn man einen auf dem Feld hat, dann kostet der nächste nur noch zwei. Durchaus. Ja. Also, ja, und ich meine, für 3 Mana eine 3-2 ist zwar jetzt nicht irgendwie was, worüber man Artikel schreiben würde, aber definitiv nicht verkehrt. Ja, die nächste Karte ist jetzt nicht verkehrt, sage ich mal, passt auch in eine Farbkombination rein und man kann damit einfach auf bestimmte Situationen reagieren, nämlich der Elder Deep Fiend. Ja. Ich denke mal, die meisten kennen ihn jetzt inzwischen, der ist in sau vielen Decks einfach vertreten, auch bei Pro-Decks, eben in Emerge-Decks. Ja, man kann ihn teilweise dann, keine Ahnung, falls man wirklich bedroht wird und man hat zwar einen Metalwork Colossus draußen, der aber vielleicht ausgeschaltet wurde durch irgendwelche Effekte, kann man den immer noch sacrificen für den Elder Deep Fiend und sich den Tap-Effekt holen. Dann kostet er nur noch zwei blaue Mana. Oder einen Scrap Heap Scrounger ist jetzt wahrscheinlich nicht so das beste Target, weil es nur um zwei billiger macht, aber es macht es um zwei billiger und Ja. den Scrounger können wir uns wiederholen. Auf jeden Fall, also Elder Deep Fiend hat eine Menge, ja, Reach in diesem Deck, wenn man so möchte. Und der ist wahrscheinlich eine der Karten, die halt, ich sag mal, gut dabei ist, die Brücke zu schlagen zwischen unseren billigen Early Game Drops, während wir noch unsere Kolosse finden. Und eben unserem Late Game Drop überhaupt dem Kolossus. Genau. Und das Kernstück des Decks, klar, Metalwork Colossus. Haben wir ja schon erwähnt, viermal. Das war auch schon mit den Kreaturen. Denn wir brauchen andere Sachen eher, nämlich Non-Creature Artifacts. Richtig. Und das erste ist nur einmal im Deck vertreten: Key to the City. Die neue, eine Rare aus Kaladesh. Zwei Mana. Man kann sie dann man kann sie tappen und eine Karte abschmeißen. Und dann bis zu eine Kreatur kann nicht geblockt werden in diesem Zug. Im besten Fall der Kolossus, Ja, natürlich. absolut. Und immer wenn das Ding untappt wird, kann man zwei zahlen. Wenn man es macht, zieht man eine Karte. Also guter Value. Solide. Genau. Kostet nicht viel, ist ein Artefakt, was unseren Kolossus billiger macht, ist eine Karte, die unseren Kolossus ermöglicht, reinzukommen. Jo. Und 10 sind einfach schmerzhaft. Das Ding kann Oh in ja. zwei, einfach in zwei Swings den Gegner zerstören. Jo. Und dann haben wir zwei Karten. Auch wieder zwei Artefakte in diesem Deck, die man wahrscheinlich in vielen von den, ja, Artefakt-Combo-Decks sehen wird, die es jetzt in Kaladesh gibt. Die erste ist der Metal Spinner des Puzzle Knot. 2 Mana. Wenn er ins Spielfeld kommt, darf man eine Karte ziehen und verliert ein Life. Und dann kann man das gleiche nochmal für 3 Mana, eins davon schwarz machen und ihn opfern. Und die andere Karte ist das Prophetic Prism. Haben wir 4-mal drin. Ja, zieht uns auch Karten, wenn es aufs Spielfeld kommt, kann Mana fixen und wird natürlich günstiger von unserem Foundry Inspector. Also all around einfach ein sehr gutes, ja, fast schon Combo-Piece in diesem Deck. Vor allem immer noch, also wieder kein Legendary. Das heißt, im besten Fall haben wir einfach 2-3 auf dem Feld. Können wir super Mana-Fixing betreiben, wenn wir überhaupt irgendwie Mana brauchen in einer bestimmten Farbe, Jo. was selten der Fall ist. Aber es geht einfach darum, wie du schon gesagt hast, wenn das Ding mal gar nichts kostet, dann ist es einfach Card Draw umsonst und ein billigerer Kolossus umsonst. Und das ist so ein indirekter Ramp, würde ich mal sagen, auch. Absolut. Also jedes von diesen Artefakten, das muss man im Hinterkopf behalten, gibt uns letztendlich eine Form von Ramp. Weil dieses Deck, sage ich mal, wird es eigentlich relativ leicht schaffen, einen Kolossus in die Hand zu kriegen. Mit 4-mal Glintnest Crane, mit 2-mal Inventor's Fair und so weiter. Und jedes von diesen Artefakten, auch wenn wir es mehrfach auf dem Feld haben, macht den Kolossus immer günstiger, was bedeutet, dass wir ihn immer früher spielen können, was ja im Endeffekt der Kerngedanke von Ramp ist. Ja, genau. Eine weitere Karte, auch, sage ich mal, klug gewählt, Spatial Contortion. Das ist noch aus Gatewatch, mit dem Colorless Mana noch in den Kosten. Was ja nicht so schlimm ist, das werden wir noch in der Mana Base sehen, dass uns das wenig juckt. Ja. Ja, für 2 Mana Instant Speed, eins davon muss Colorless sein. Target Creature gets plus 3, minus 3 until end of turn. Also Removal im Endeffekt. Oder Oh für ja. unseren Colossus einfach noch heftiger reinzwingen. Stimmt, ja. Weil davon stirbt er ja nicht, zum Glück. Und ja, im besten Fall kostet uns das Ding nur ein Mana. Durch den Foundry Inspector. Nee, ist ja kein Artefakt. Ah, das ist nur colorless. Ja. Schade. Trotzdem 2 Mana. Ja, absolut. Also Special Contortion ist saugut gewählt, vor allem im momentanen Meta, meiner Meinung nach. Denn wir haben einen Haufen Kreaturen mit 3 Toughness oder weniger. Copter. Ja. Ja. Die so richtig nervig sind. Wir haben Copter, wir haben Fleetwheel Cruiser, wir haben Reflector Mage, Tireless Tracker, Spellquelle. Sind wir schon fertig? Nein, aber das reicht schon. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Karten, die das Ziel davon sind. Ja, richtig gut gewählt. Passt auch gut rein, ist günstig. Und dadurch, dass unsere anderen Kreaturen fast kein Mana mehr kosten, ist es ja wieder, wie gesagt, indirekter Ramp, weil uns dann mehr Mana offen bleibt. Also, keine Ahnung. Wir können ja im Grunde genommen uns 2 davon auf der Hand halten, warten, bis der Gegner kein Mana mehr hat, den Kolossus eben unblockbar machen und der Gegner denkt sich, okay, einen halte ich aus, aber dann kommt der mit 16 rein. Und das ist schon wahrscheinlich tödlich. Sahnig. Ja. Genau, und jetzt kommen wir zu nicht nur indirektem, sondern auch direktem Ramp. Da haben wir 2 Karten, nämlich 4-mal den Cultivator's Caravan, die 3 Mana 5/5 Vehicle natürlich, sonst wäre das Ganze ein bisschen wahnsinnig, die wir tappen können, um 1 Mana einer beliebigen Farbe zu unserem Mana-Pool hinzuzufügen. Crew 3 hat der auch noch. Diese Karte ist, jetzt mal abseits von wie gut es in diesem Deck ist, von den Regeln her auch wieder ziemlich blöd, denn wenn sie aufs Spielfeld kommt, ist sie ein Artefakt und kann in dem Zug, in dem sie gespielt wird, getappt werden für das Mana. Wenn man sie aber in dem Zug, in dem sie gespielt wurde, auch crewt, kann man sie nicht mehr für Mana tappen, weil sie dann eine Kreatur ist und Summoning Sickness hat. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht selber ins Bein schießt. Also bei dem letzten Friday Night Magic, da war ich ja in Augsburg. Ich weiß gar nicht, hab ich das erzählt? Nee, da war ich... Doch, haben wir die Folge aufgenommen? Nein. Nee, das war jetzt zwischen unseren 2 Folgen, stimmt, weil wir ja jetzt stimmt, ja. Haben. Stimmt, das können wir vielleicht so nebenbei erwähnen. Ich war in einem neuen Laden drin, in Augsburg, im Create and Play. Auch ganz lustig, ziemlich viel Commander-Community. Also das, wenn jemand cool. Commander spielt, geht dahin. Da findet ihr immer Leute dafür. Was mich nur ein bisschen gestört hat, also das muss ich wirklich offen bemängeln, ist das Draft, die Draft-Methode, nämlich, dass man am Ende Rare-Picking betreibt. Also man behält nicht die Karten, die man gezogen hat oder sich gedraftet hat, sondern der Gewinner, oder es wird halt nach der Reihe, der Erste nimmt sich die erste Rare raus, dann der zweite und so weiter. Das soll einfach... Also ich kann die, ich sag mal, die Begründung verstehen, dass man sagt, man will da einfach diesen Leuten entgegenwirken, die ein Pack aufmachen, eine Karte rausziehen, die übel Value hat und dann einfach verschwinden. Das kann ich zwar verstehen, aber das ist nicht Draften. Das ist nicht Sinn des Draftens einfach. Also ich bin auch persönlich, muss ich sagen, kein besonderer Fan von der Idee. Ich kann verstehen, dass man sowas, sage ich mal, in einer ziemlich kleinen Community, die sehr, ja, sozusagen zusammenhängt, machen kann, weil die Leute dann eben eher dazu tendieren, nicht unbedingt Rare zu picken, also während dem Draft. Mhm. Aber in so einem Laden ist es ja doch auch recht häufig der Fall, dass eben, wie es jetzt bei dir war, Leute neu reinkommen, die andere Sachen gewohnt sind und nicht unbedingt mit so einer Art von Regel übereinstimmen. Und da kann es dann halt eben durchaus so einen etwas, ich sag mal, sauren Nachgeschmack hinterlassen. Ja, also klar, wenn man damit klarkommt, kann jeder machen, wie er will, nur ich persönlich bin auch ein bisschen dagegen. Ja, trotzdem cooler Laden. Und einer in dem Laden hat das Ding einen Wohnwagen genannt, also den Cultivator's Caravan. Ich glaube, Wohnwagen passt da ganz gut. Ja, durchaus. Genau. Zurück zum Deck. Die zweite Ramp-Karte in unserem Colossus-Deck ist das Hedron Archive aus Battle for Zendikar. Auch eine Karte, die in Commander ziemlich viel Anwendung gefunden hat, weil es schon ein recht anständiges Ramp-Piece ist. Kostet 4 farblose Mana. Man kann es tappen, um 2 farblose Mana seinem Mana-Pool hinzuzufügen. Und man kann es für 2 tappen und opfern, um 2 Karten zu ziehen. Also macht unseren Colossus viel billiger. Und zwar nicht nur um 4, sondern um 6. Weil es ja selber auch noch 2 Mana gibt. Ja, und wenn wir es nicht mehr brauchen, aus welchem Grund auch immer, können wir es opfern, um noch zwei Karten nachzuziehen. Ja, aber ich denke mal, meistens werden wir es auf dem Feld lassen. Einfach weil es unserem Kolossus billiger macht und uns Mana gibt. Ja. Und bis das Ding auf dem Feld ist und bis wir das so ins Rollen bringen, werden wir wahrscheinlich den Card schon nicht mehr brauchen. Würde ich jetzt mal behaupten. Kann gut sein. Ich habe das Deck leider selbst noch nicht wirklich geplaytestet, aber ich kann mir vorstellen, dass wir den nicht so oft cracken müssen. Außer wenn wir halt wirklich irgendwie schon, keine Ahnung, drei Kolosse verloren haben und die auch gerade nicht aus dem Friedhof wiederholen können, dann müssen wir halt ein bisschen graben gehen oder so. Aber an und für sich einfach wahrscheinlich das stärkste Ramp-Piece in diesem Deck. Ja, die nächste Karte, auch sehr klug gewählt. Sky Sovereign, Consul Flagship, sogar dreimal drin. Ja, zum einen, es ist ein Vehikel, das heißt, es gilt erstmal als Artefakt, macht unseren Kolossus billiger. Wenn es aufs Feld kommt, macht es erstmal drei Schaden, was guter Removal sein kann, wie du schon gesagt hast. Im momentanen Meta gibt es viele Drei-Toughness-Kreaturen. Und wenn das Ding noch angreift, also wir bemannen es mit irgendwas noch, dann tut es nochmal weh. Also abgesehen davon, dass es fliegt und wir dem Ding no nochmal mit 6 reinrasen können, es macht dann nochmal 3 Schaden. Also es räumt uns auf jeden Fall noch was aus dem Weg. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist mit eben der Sky Sovereign und dem Cultivator's Caravan, die beide Crew 3 haben. Da ist auch nochmal die Synergy da mit dem Scrapheap Scrounger und dem Foundry Inspector, die beide drei Angriff haben. Und zumindest mit dem Foundry Inspector wollen wir ja nicht unbedingt angreifen, weil er einfach macht, dass wir ungefähr die Hälfte von unserem Deck ein gutes Stück billiger casten können. Ja klar, wir wollen den ja auf keinen Fall verlieren. Deswegen einfach in die Sovereign rein, die sowieso durch ihn billiger geworden ist, und rein damit. Durchaus. Ja, ich denke, die Mana-Base von dem Deck können wir uns auch kurz anschauen, denn da gibt es schon ein paar interessante Sachen. Also wenig überraschend, viermal Aether Hub, das Ding fixt halt einfach sehr gut das Mana. Und gibt Colorless, wichtig für Spatial Contortion. Stimmt. Genau, auch finde ich jetzt nicht gut gewählt, aber ich finde es interessant. Skyreach Sanitarium, weil es ein Colorless gibt und Card Draw ermöglicht, wenn wir es brauchen. Und ja, also wir sind halt ein Deck, da ist uns der Card Draw, also es ist Looten, was wir machen mit dem Sanitarium. Und ich kann mir vorstellen, im richtigen, gegen das richtige Deck tut das dem Gegner ziemlich weh zu looten. Und uns weniger. Also uns tut's weniger weh als dem Gegner. Kann schon sein. Gegen das Richtige. Also, ich finde es insofern klug gewählt, als dass der Smuggler's Copter ja auch den vergleichbaren Effekt hat. Und was das bedeutet, ist, dass sozusagen dieser spezielle Effekt für den Gegner weniger Wert hat als für uns, weil wir haben keinen Smuggler's Copter, also können wir nicht, sag ich mal, jede Runde diesen Loot-Effekt von dem Copter benutzen. Deswegen können wir uns erlauben, so ein Land eben gegen diese Decks zu spielen, weil die, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Die haben ja im Endeffekt mehrmals schon diesen Effekt und wir haben ihn aber nur einmal. Das heißt, der sozusagen Net Gain, den sie von dieser einen Loot-Instanz haben, ist geringer als der, den wir davon haben. Ja, es ist wirklich ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst und vielleicht das Deck mal playtestet und vor allem gegen mal so ein Copter-Deck spielt, wird man es wahrscheinlich dann eher verstehen. Warum? Ich denke auch. Ja. Also der wird sich schon was dabei gedacht haben und das ist ja auch bei Indianapolis gewesen, das Deck. 45. Platz. Klingt jetzt nicht nach viel, aber kommt erstmal bei so einem Event in die besten 100, weil da sind mehrere tausend Leute, die dann teilnehmen wollen. Und es hat auch in einigen von den eben Standard Leagues auf MTGO 5-0 gemacht, was jetzt auch nicht gerade das leichteste überhaupt ist. Ja, auf jeden Fall nicht. Also, ja. Weiter geht's mit einer Karte, die auch cool ist. Eine neue, Inventor's Fair. Eben die Erfindermesse von Kaladesh. Hol die mal her, ich weiß gar nicht mehr genau auswendig, was die macht. Also am Anfang von deiner Upkeep, wenn du ein Artefakt kontrollierst, nee, wenn du drei oder mehr Artefakte kontrollierst, kriegst du ein Life. Das ist nicht irrelevant, aber jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall kein Problem für uns. Ja, tappt für Colorless und man kann vier Mana zahlen und es tappen und opfern, um seine Bibliothek nach einem Artefakt zu durchsuchen, das zu revealen und es in seine Hand zu tun. Also im Endeffekt ist das ein uncounterbarer Artefakt-Tutor. Und mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, im richtigen Deck ist diese Karte unglaublich gut. Klar, hier holt sie Metalwork Colossus, in meinem Teferi EDH-Deck holt sie The Chain Veil und da gibt es noch so diverse andere Artefakte, die man sich mit so einer Karte holen kann. Auch in noch anderen Standard-Decks, die sehr gut sind. Genau, Sieben Islands, gut, das brauchen wir jetzt nicht sagen dafür. Ja. Viermal Sanctum of Ugin, auch sehr interessant, Sehr gut. so war einem sehr gut gewählt. Tapped für Colorless, also da steht zwar noch ein Generic, aber die neue Regel seit Gatewatch ist ja, wenn es Generic erzeugt, ist es stattdessen Colorless. Einfach um bestimmte Regelungen ein bisschen einfacher zu machen. Ja, immer wenn man einen Colorless-Spell mit CMC 7 oder größer zaubert, kann man Sanctum of Ugin opfern. Wenn man es macht, sucht man die Bibliothek nach einer weiteren Colorless-Karte und tut sie In seine Hand. genau in die Hand. Und was haben wir denn dafür? Deep Genau. Field Colossus. Ja, genau diese zwei Karten, die Kernstücke, würde ich mal sagen. Und ja, wenn wir einen Elder Deep Fiend raushauen, mit dem Sanctum of Ugin draußen, dann holen wir uns einfach einen Colossus noch hinterher. Richtig. Mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Also richtig gut gewählt. Jo, die Karte war ja schon so ein bisschen, sag ich mal, ein All-Star in den ja, Ramp-orientierteren Standard-Decks, die wir bis jetzt gesehen haben. Und jetzt, vor allem halt genau den Emerge-Decks, macht ja auch irgendwie Sinn. Und jetzt ist er halt hier auch eben in diesem Deck drin, um uns unser ja, Ramp-Ziel zu finden. Also das, was davor irgendwie, keine Ahnung, Emrakul oder Ulamog oder so war, ist halt jetzt hier in diesem Deck der Metalwork Colossus. Und den finden wir dann halt nicht in, keine Ahnung, Turn 6 oder 7 oder so, sondern idealerweise irgendwie Turn 4. Ja, auf jeden Fall. Weiter Spawning Bed. Ja, gut. Ist jetzt ein weiteres Land, was man auch wieder opfern kann, um Colorless Eldrazi zu erzeugen. Wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, haut mich jetzt auch nicht so um, aber kann man schon irgendwo verstehen. Ja, wahrscheinlich einfach wegen dem Generic Mana, würde ich jetzt mal sagen. Also für das Colorless Mana, was es erzeugt. Jo. Und Spire Bluff Canal. Ja. Gut. Ja, das ist hauptsächlich drin, um halt bestimmte Sideboard-Karten möglich zu machen. Denn wenn wir kurz ins Sideboard gehen, da haben wir tatsächlich Rot drinnen, nämlich mit Incendiary Sabotage, was der 4-Mana-2er von Rot Instant Speed Boardwipe ist, wo man ein Artefakt opfern muss und dann macht es 3 Schaden an jeder Kreatur. Ja, also wenn man sowas braucht, perfekt. Durchaus. Und ich meine, wir haben ja einige Decks, die ziemlich viele relativ kleine Kreaturen spielen, eben Green-White-Aggro, Red-White-Vehicles, Ja, Red-Black-Aggro. wir schalten halt damit einfach die ganzen Kreaturen aus, die crewen können. Und lassen den Gegner mit seinem Copter einfach da und er kann mit dem nichts mehr machen, weil Erstens nichts mehr bemannen das kann. und zweitens ist das Ding eben Instant Speed, das heißt, es nimmt durchaus auch den Copter zum Beispiel mit. Ja klar, auf jeden Fall, aber auch gegen eine Sovereign, dann ist die Sovereign halt da und er kann das Ding nicht mehr crewen. Ja. Also, das ist gar nicht zu unterschätzen, sowas. Und sonst, wenig überraschend, haben wir halt ein paar Counterspells drin, so mit Ceremonious Rejection und Negate. Wir haben Aether Meltdown drin, was uns Energie gibt, um zum Beispiel unser Aether Hub zu fuelen. Wir haben zweimal den Thought Knot Seer drin. Falls wir Ist. unbedingt Hand Disruption brauchen. Jo. Einmal Confiscation Coup, was eigentlich ziemlich lustig ist in dem Deck. Das ist ja der, ich sag mal, Bribery-Effekt, also dass man von dem Gegner einfach eine Kreatur stehlen darf. Und dann haben wir noch einen Lashweed Lurker, der halt eben als Bounce-Effekt dient, den man auch mit Sanctum of Ugin raustutern kann, wenn man ihn braucht. Genau, das war's. Soweit zu dem Deck. Ja, ich glaube, wir haben genug dazu gesagt. Denke Es ich ist, denke auch. ich, auch klar, was das Ziel von dem Deck ist. Colossus und rein. Richtig. Genau. Ein, sage ich mal, interessanteres Deck, finde ich jetzt auch, weil es auch eine Fortführung ist eines alten Decks von einem und demselben Spieler, der dasselbe Deck auch gemacht hat. Jo. Von Jeff Hoogland, einem ziemlich guten Standard-Spieler. Hat in den Star City Games zwar nur den 31. Platz gemacht, aber ich wiederhole, schafft das erstmal, unter den besten 100 zu kommen. Ja, es geht um Jeskai Flash. Im Grunde genommen hast du schon vorhin mir gesagt, das ist einfach die Weiterführung von dem Spirits Deck. Genau. Und wenn ich mir die Karten anschaue, ist es eine sogar ziemlich gute Weiterführung. Würde ich auch sagen. Also, das Blue-White Spirits Deck war, sag ich mal, etwas mehr aggro- und tempo-orientiert als das jetzige Jeskai Flash Deck. Denn wir haben hier zum Beispiel 4x Eversyn, 4x Spellqueller drin, die halt durchaus, sag ich mal, auch eher ein Control-artigeres Game spielen können. Genau, noch dazu Selfless Spirit, logisch, passt perfekt rein, triggert unseren Eversyn, ist ein Boardwipe, also ein gratis Boardwipe. Rattle Chains, immer noch klar für den Selfless Spirit, jo. Das ist ja logisch. Was wir aber jetzt noch drin haben einmal, das ist auch wieder eine neue Karte, der Torrential Gearhulk, der neue blaue Gearhulk, der auch Flash hat. Richtig. Das ist sehr wichtig, sonst wird es ja nicht Flash heißen, das Deck. Genau, und der ist auch doppelt wichtig, denn ein Flash-Deck spielt natürlich als eine seiner Hauptstärken damit, dass es die meisten Sachen im Zug seines Gegners machen kann. Also Kreaturen spielen, haben wir ja schon gesehen. Ich meine, jede einzelne von diesen Kreaturen hat in irgendeiner Art und Weise Flash, der Selfless Spirit halt, wenn man Rattle Chains draußen hat. Aber das ist nicht besonders schwer. Und dementsprechend ist natürlich auch die Spell Suite aufgebaut. Also wir haben 4x Stasis Snare, das hat Flash, ist ein Oblivion Ring. Ich denke, das macht Sinn einfach. Wir haben 4x Glimmer of Genius, das ist die Instant. 4 Mana, eins davon blau, Scry 2, dann Draw 2 Cards, you get 2 Energy. Ja, und ich meine, was ist das bitte für eine Value, wenn du einen Gearhulk spielst und dir dann einfach einen Glimmer of Genius wiederholst und dann nochmal so richtig nice Karten ziehst? Ja, das ist einfach die Auslagerung oder die Verlagerung von der Kombination Goblin Dank Dwellers und Read the Bones, die Combo. Oh ja. Einfach auf blau versetzt. Richtig. Finde ich doof. Finde ich super. Naja. Ja, Harnessed Lightning. Also jeder, der sich ein bisschen mit Standard beschäftigt, wird sich nicht wundern, wenn das Ding in irgendwelchen Decks auftaucht, die rot enthalten. Harnessed Lightning ist momentan eines der stärksten Removals mit Instant Speed. Ja klar, es ist wahrscheinlich an sich ein schwaches Removal, aber es ist einfach momentan das beste Removal wegen der Meta. Weil das ist auch meiner Meinung nach gar nicht so schwaches Removal, also einfach nur so an und für sich. Und wenn wir bedenken, was das hier für ein Deck ist, wir haben natürlich wieder Aether Hubs, wir haben Glimmer of Genius, was uns Energy gibt, dann können wir durchaus auch mal genug Energie speichern, um für 2 Mana Instant Speed an der Kreatur, keine Ahnung, 5 oder 6 Schaden zu machen. Ja klar, aber das meinte ich eben, also außerhalb der momentanen Meta ist das Ding wahrscheinlich komplett wertlos, wegen der Energy, aber das passiert erst in 18 Monaten, wenn das Set rausrotiert. Ja. Und es muss sich ja noch zeigen, ob in Aether Revolt, also ich wette, in Aether Revolt gibt es noch mehr Energy. Ich denke auch. Ja, also sonst würden wahrscheinlich viele Karten, die jetzt gerade gedesignt wurden, keinen Sinn mehr machen. Mhm. Weil viele wahrscheinlich mit der Aussicht designt wurden, dass ja mit Aether Revolt noch mehr Zeug kommt. Jupp. Genau. Und dann als letzte Karte? Nee, nicht die letzte, die vorletzte. Oh, die haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Stimmt. Die vorletzte Karte ist auch interessant. Revolutionary Rebuff. 2 Mana, eins davon blau. Counter-Target Non-Artifact Spell, unless its controller pays 2. Und das ist tatsächlich eine Karte, mit der ich nicht so hundertprozentig übereinstimme in dem Deck. Es ist einerseits ein schlechterer Mana Leak, weil 2 Mana statt 3 Mana, und es ist ein, ich sag mal, engerer Mana Leak, weil es nur Non-Artifact-Sachen countert. Und ich meine, es ist schon obvious an so Sachen, wie wir es vorher gesagt haben, dass man sowas wie Fragmentize theoretisch Mainboard spielen kann in diesem Standard. Non-Artifact-Spell-Counter sind nicht nur ein bisschen narrow, sondern extrem narrow in diesem Standard. Ja, also natürlich. Warum sollten wir einen Copter nicht countern wollen? Richtig. Keine Ahnung, da hole ich mir lieber eben Fragmentize. Wenn ich mir das anschaue, der hat Fragmentize nicht mal im Sideboard. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Also er hat immer noch den 31. Platz gemacht. Das muss man sagen. Aber ich glaube, Genau das ist an ihm vorbeigezogen, nämlich diese starken Artefakt-Decks. Ich glaube halt auch, verdammt, jetzt habe ich echt vergessen, was ich sagen wollte. Also, es ist Instant Speed. Das muss man mal. Klar, es ist ein Ja klar, Counterspell. Es ist ein Counter-Spell. Counterspell. Und Fragmentize ist, meine ich, Sorcery? Müsste Sorcery Speed sein. Ich glaube. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber trotzdem, ich weiß schon, er wollte wahrscheinlich auch im Flavor bleiben des Flash-Themas. Aber wie du schon sagst, es ist kein starker Ja, es Counter. gibt auch bei Countern meiner Meinung nach einfach bessere. Denn ich meine, ich würde ohne Witz im aktuellen Standard jederzeit nicht Void Shatter, weil das hat die Void und ist damit von Ceremonious Rejection counterbar. Aber es gibt diverse 3-Mana-Counter-Spells, die ich deutlich eher spielen würde als das. Ich meine, das Ding countert von jedem von diesen Artefakt-Combo-Decks, die wir in Standard haben, von Colossus, von Aetherworks, was wir letzte Woche hatten, von Aetherflux Reservoir, nichts davon countert das. Und eben noch diese Restriction, unless the controller pays two. Das heißt, wir Ja. müssen da dann auch noch vorbei, dass der Gegner diese zwei nicht zahlen kann. Und wenn wir jetzt gegen das Colossus-Deck zum Beispiel antreten, der rampt ja so indirekt. Das heißt, er wird genug Mana übrig haben, um auch daran vorbeizukommen. Ich meine, Elder Deep Fiend kann man damit countern, aber der Elder Deep Fiend wird wahrscheinlich fast gar nichts kosten. Ja. Also, ja, und wie gesagt, ich denke mal, die 30 Plätze, die an ihm vorbeigerauscht sind, sind genau das gewesen. Was wir ja dann noch gesehen haben, auf den vorderen Plätzen. Ja. Genau. Nichtsdestotrotz, die letzte Karte, einmal drin, Fumigate. Finde ich logisch. Ja. Ist ein sehr guter Boardwipe momentan. Gibt einem auch noch Leben für jede Kreatur, die zerstört wurde. Kann man mitnehmen. Wie gesagt. Absolut. Ja. Schade, dass nur einmal drin ist, aber ich denke mal auch, die Plätze waren wahrscheinlich ein bisschen begrenzt. Aber trotzdem. Gut, dann eben zum Sideboard. Also hier haben wir dreimal Ceremonious Rejection. Das wird wahrscheinlich das sein, was er sich dann als, sag ich mal, Swap-Out für Revolutionary Rebuff gedacht hat. Aber wie gesagt, ich bin immer noch kein Fan von Rebuff hier in diesem Deck. Was haben wir noch? Wir haben zweimal Blessed Alliance. Auch eine Karte, die mehr und mehr Play gesehen hat. Ja, genau. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Galvanic Bombardment, haben wir auch gesagt, sieht immer mehr Play, weil es einfach schon ab dem zweiten Bombardment stark genug ist, um das Mana zu rechtfertigen. Aber eben nur zweimal im Sideboard. Ich glaube, dreimal hätte mehr Sinn gemacht, einfach um den höchsten Value rauszuziehen. Ja. Da hätte ich einfach, keine Ahnung, irgendwas anderes weniger rein. Zum Beispiel das, also kann man jetzt gleich sagen, das sind zwei Fumigate im Sideboard. Ich denke mal, Fumigate weniger. Hätte es auch getan. Ich glaube, zwei Fumigates Ja. reingebordet, also dass man zwei dann im Mainboard hat, sind mehr als genug. Denke ich auch. Was haben wir noch? Zweimal Negate, auch wenig überraschend. Negate würde ich auch viel eher einfach spielen als Revolutionary Rebuff. Gott, was hat der sich dabei gedacht, der Mann? Zweimal Summary Dismissal, klar, das will man als blaues Deck zurzeit einfach im Sideboard haben, gegen diese ganzen Cast-Trigger und was weiß ich. Ja klar, wenn da auf einmal ein Emrakul kommt durch das verdammte Marvel, Aetherworks Marvel, dann sagt man, okay, Moment, Moment, nein, kein Turn 4 Ulamog oder Emrakul, nix da. Ja, Jace, Unraveler of Secrets, der gute Mann hat eigentlich mal einen Platz gefunden im momentanen Standard. Ansonsten Ja. war er zu schwach, weil einfach die anderen Karten zu stark waren. Jetzt wurde, sage ich mal, das Power Level ein bisschen runtergesenkt. Natürlich wissen wir noch nicht, was mit Aether Revolt kommt. Ja, aber auf jeden Fall hat er einen Platz gefunden, der gute Mann. Ich glaube, wir müssen nicht erwähnen, was er kann. Das ist eine Ja. ältere Karte aus Innistrad. Genau, was halt, ich glaube, das Rausrotieren von Collected Company hat tatsächlich diesem Jace ungemein geholfen. Denn er hat zwar diesen doch wirklich starken Bounce-Effekt auf der -2, aber der hat ihm nicht viel gebracht, wenn der Gegner einfach Endstep Collected Company gemacht hat und dann im nächsten Zug mit nochmal zwei Kreaturen mehr angegriffen hat. Ja, genau. Ja, ansonsten die zwei Fumigate und das war's. Jo. Ich glaube, mehr brauchen wir zu dem Deck auch nicht sagen. Es ist einfach pures Flash. Wir haben unsere Meinung dazu gesagt, oder deine vor allem, dass der Rebuff einfach Bullshit ist. In Ja. den meisten Fällen, vom momentanen Meta, totaler Bullshit. Vielleicht, wenn Kaladesh rausrotiert, aber dann rotiert auch Rebuff raus. Also ich bin echt kein Fan. Das ist meiner Meinung nach, also Ich lese mir auch regelmäßig diese ganzen Artikel so zu Magic Design und Development durch. Und das ist meiner Meinung nach eine sogenannte Fallenkarte, was die Leute beschrieben haben als eine Karte, die sie in ein Set tun, nicht nur für Limited, sondern auch teilweise für Constructed, an der man sehen kann, wie gut ein bestimmter Spieler, sage ich mal, das Deck bauen oder was wichtig in dem spezifischen Set ist, versteht. Denn das ist im Endeffekt, also Revolutionary Rebuff ist ein Counter, der nicht schlecht gewesen wäre, wenn er zum Beispiel, sage ich mal, in Shadows over Innistrad oder so drin gewesen wäre, wo wir einfach fast keine Artefakte hatten, die wirklich relevant waren. Und in Kaladesh, wie wir es ja offensichtlich gesehen haben, ist es genau das Gegenteil. Artefakte sind unglaublich relevant, so relevant, wie sie schon lange nicht mehr in Standard waren und wahrscheinlich zusammen mit Kreaturen zurzeit der wichtigste Kartentyp. Und wenn du den mitunter wichtigsten Kartentyp überhaupt in einem Set mit deinem Control Deck nicht countern kannst, obwohl du Counterspells spielst, dann ist da einfach was falsch dabei, sorry. Ich meine, ich weiß, dass Jeff Hoogland ein unglaublich guter Deckbauer ist, vor allem in Modern und ein sehr fähiger Mann, aber mit Revolutionary Rebuff liegt einfach komplett falsch. Ja, also ich kann mir nur, also jetzt einfach nur zum Erklären, ich kann mir das nur so denken, er wird sich gedacht haben, okay, es ist frisches Standard, vielleicht treffe ich noch nicht auf so viele Artefakte, weil die Leute noch nicht begriffen haben, wie die Artefakte und die Vehikel funktionieren, aber leider lag er falsch. Ja. Er ist nur an Koptern vorbeigeschrammt. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Oh ja, und das ist auch wieder ein sehr cooles Deck. Ja, es ist wieder eine Erweiterung, sage ich mal, eines älteren Decks, nur ein bisschen verändert. Ja. Ein kleines Stückchen verändert. Grixis Emerge von Zach Voss hat den zweiten Platz gemacht bei den Star City Games Standard Open. Gibt ihm auf jeden Fall recht schon mal für sein Gewissermaßen Deck. schon, ja. Und ja, wenn wir uns das mal anschauen, ich glaube, die erste Karte wird uns nicht überraschen, der Scrap Heap Scrounger. Brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Gute Karte. Ja. Die nächste Karte ist dagegen etwas nicht überraschender, aber interessant. Der Auf jeden Fall. Crypt Breaker sieht endlich auch mal Spiel in einem Standard-Deck, einem, sage ich mal, Tournament-fähigen Standard-Deck. Falls ihr es vergessen habt, das ist der One-Drop-Zombie, auf den viele immer gewartet haben. Ja, ein schwarzes Mana, 1-1, für zwei Mana, eins davon schwarz, kann man ihn tappen, eine Karte abwerfen und dann einen 2-2-Zombie erzeugen. Was nicht getappt ins Spiel kommt, ganz wichtig. Viele Zombie, also Zombie-Effekte holen sie immer nur getappt aufs Spielfeld. Und dann kann man drei ungetappte Zombies tappen und dann eine Karte ziehen und ein Leben verlieren. Was gar nicht mal so unrelevant ist. Das ist sehr gut. Genau. Ja, es ist eben ein Discard-Outlet, was wir ganz gut gebrauchen könnten für die Auf nächsten jeden Fall. Karten. Erzeugt Board State und zieht uns Karten im besten Fall. Ja, also das ist die eierlegende Wollmilchsau. Ja, wenn man so sagen will. Genau, nächste Karte, wie der Name schon sagt, Emerge. Grixis, was spielen wir da natürlich? Elder Deepfiend viermal, hallo. Ja, weiter geht's. Wir wissen, was er tut. Viermal Haunted Dead. Und das ist auch wieder richtig cool. Es ist ein Zombie. Also können wir benutzen für den Crypt Breaker. Ist aber gar nicht so das Ziel, sondern das Ding bringt uns einfach für, sagen wir mal, also im Grunde genommen wollen wir das Ding loswerden in den Friedhof, um sie dann für zwei Mana wiederzuholen, um für zwei Mana nämlich 3-3 auf zwei Buddies zu erzeugen. Keiner davon fliegend. Wie gesagt, viermal drin. Richtig gut einfach. Ja, also das hatten wir auch gerade schon, aber was zum Beispiel einfach von der Mana-Effizienz her wunderschön ist, ist Haunted Dead auf dem Feld. Man opfert ihn, um Elder Deepfiend zu emergen, muss nur drei Mana für seinen Elder Deepfiend zahlen und dann zahlt man noch zwei Mana, um den Haunted Dead wiederzuholen und noch ein neues Spirit-Token zu kriegen, während man Karten discardet, die man eh im Friedhof haben will, so wie zum Beispiel die nächste Kreatur, nämlich viermal Prized Amalgam. Ja, was momentan richtig viel Spiel sieht, Oh ja. Eben durch diese Friedhof-Decks, Emerge-Decks und die neuen Fähigkeiten einfach, die es gibt. Also Priced Amalgam ist, glaube ich, geh mal drüber, sieht man dann den Preis von der Karte? Der ist hochgegangen. Ja, zwar nicht so extrem, also nicht extrem im Sinne, das muss man jetzt viel Geld rausschmeißen, aber für sich ist diese Karte extrem gestiegen. Oh ja. Denn auf dem amerikanischen Markt ist die jetzt $4 wert. Klingt jetzt nicht nach viel, aber die war davor, glaube ich, 2 Cent wert, vielleicht. Also die höchstens. War bei uns auf MKM war die überhaupt nichts wert und ich war ein bisschen salzig, dass das eine der wenigen Karten war, von denen ich ein Playset gezogen habe. Aber jetzt sieht er mehr und mehr Play und ich glaube, auch auf MKM ist er schon über 2 Euro. Ja, ich habe meine Preston Melgams alle weggetauscht, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ich kann jetzt immer noch nichts damit anfangen. Ich mag solche Decks nicht spielen. Ich habe meine noch. Ja, ein bisschen traurig, weil es wäre guter Tauschvalue gewesen. Aber gut, jetzt nicht so schlimm. Ich kann dir noch ein paar geben. Nein, danke. ja, was wir noch drin haben, auch sehr cool, Insolent Neonate, die Innistrad kommen, ein rotes Mana 1-1, ein Vampir mit Menace und dann kann man eine Karte abschmeißen, ihn opfern und dann eine Karte ziehen. Ja. Er setzt sich quasi so halbwegs selber. Ja, er setzt sich selber, ist ein früher Drop, kann... Oh, das ist cool. Kann den Smuggler's Copter crewen und sich dann noch selbst ersetzen. Oh, Moment, jetzt habe ich böse Gedanken. Jetzt stell mir vor, der Smuggler's Copter ist ein Kamikaze-Bomber aus einer bestimmten Zeit. Oh mein Gott, die Witze, die werden fliegen. Oh, denk dich bitte nichts dabei. Machen wir weiter. Ja. Die letzte Kreatur in diesem Deck sind 2 Kopien von Wretched Griff. Auch wenig überraschend, in Grixis Farben, hat Emerge, ist eine verdammt gute Karte. Und eine Common. Also überraschend eine Common. Trotzdem, saugut. Definitiv. Genau, wenn wir uns mal die Spells anschauen, oh ja, die Karte ist, denke ich mal, absolut logisch im momentan Friedhof Decks. Perpetual Timepiece. Für 2 Mana ein Artefakt, was wir einfach tappen können, um 2 Karten in den Friedhof zu tun aus der Library. Genau das, was wir wollen in dem Sinne. Wir können sie für 2 Mana exilen, um any number of target cards from the graveyard in die Library wieder zu packen. Aber das wollen wir meistens nicht. Wollen wir mit der einfach nur den Friedhof füllen. Ja, einfach der Self-Mill für eben einen effizienteren Haunted Dead, für Priced Amalgam, für die nächste Karte bei den Spells, 3 Kopien von Kozilek's Return. Oh ja, also wenn man Emerge spielt und man hat Kozilek's Return nicht im Mainboard, dann ist was falsch. Dann ist was falsch und man hat Emerge nicht verstanden. Denn diese Karte ist perfekt für das gemacht. Und also ich meine, du hast ja den Artikel mal, glaube ich, durchgelesen oder du weißt ja, wie das ist. Standard Sets werden ja in einem sehr weiten Vorlauf designt. Ja. Und deswegen auch dementsprechend teilweise auch aneinander angepasst. Vor allem die neue Standard-Rotation, denke ich mal, ist einfach aufeinander aufgebaut, dass man genau weiß, okay, ja, klar. Diese 3 Blocks sind jetzt gerade zusammen und wenn der eine Block rausfliegt, muss der neue Block eben immer noch mit allen anderen zusammenarbeiten können. Und das ist perfekt geschehen, einfach mit Kozilek's Return. Total, also Kozilek's Return war ja eben eine ziemliche Enttäuschung, sobald Oath of the Gatewatch dann draußen war. Weil es irgendwie mit Ausnahme von halt Ulamog und dem neuen Kozilek, den eh keiner gespielt hat, nicht so wirklich viele Targets hatte. Aber jetzt mit den Emerge-Kreaturen aus eben Eldritch Moon hat sich das ziemlich geändert. Und vor allem, wir können die Karte casten für 3 Mana und 2 Schaden, also 2 Schaden Board, also 2 Sportschaden zu machen. Aber im besten Fall millen wir uns das Ding raus. Und sind einfach kostenlos in dem Sinne 5 Schaden auf alles. Oh ja. Das tut einfach weh. Das tut verdammt weh. Ja. Und die letzte Karte, Cathartic Reunion. Ich denke mal, nichts Verwunderliches. Einfach Turbo Tormenting Voice. Mhm. Sieht man in sehr vielen Decks, die damit spielen, dass man viel millen will oder viel im Friedhof haben will. Ja, die ist einfach total gut. Ja. Ach ja, und bevor wir es vergessen, viermal Smuggler's Copter. Ja, einfach, weil es der Copter ist. Genau, im Sideboard. 2x Distended Mindbender. Bender ist, glaube ich, auch jetzt keine so große Überraschung. Genau, einfach, falls man Hand Disruption braucht, perfekt. Genau, dann noch Invasive Surgery. Das ist interessant. Okay. Denn, klar, es ist für ein Mana Counter-Target Sorcery Spell. Was ich glaube, was er damit countern will, sind zum Beispiel eben Fumigates. Durchaus. Unter anderem. Ein billiger Counter für Fumigates. Und falls wir irgendwie Delirium aktivieren können, was auch nicht unbedingt schwierig ist, sage ich mal, in so einem Deck. Was macht es denn nochmal mit Delirium? Da ist es dann im Endeffekt so wie der Exile-Effekt von Lost Legacy. Also, wenn eine Karte davon gecountert wird, während Delirium aktiv ist, dann werden alle Kopien in Hand, Friedhof und Bibliothek von dem halt Controller von dem Spell geexiled. Oh, und tschüss, Fumigate. Ja, Fumigate. Fragmentize. Fragmentize. Wenn es Sorcery ist, ich glaube, es ist Sorcery. Ich will es nicht sagen, weil wir es gleich noch machen werden, aber nee, ich sag's nicht. Das hebe ich mir auf, das ist viel zu gut. Merkst du aber. Oh ja, ich merk's mir, das kannst du nur glauben. Das vierte Kozilek's Return haben wir im Sideboard. Zwei Lightning Axes macht auch Sinn, wenn man Karten hat, die man bequem discarden kann. Zwei Summary Dismissal, das hatten wir gerade schon. Zweimal Liliana the Last Hope. Ja, ich sag mal nicht wenig überraschend, dadurch, dass sie uns eben auch mild Karten aus dem Friedhof rausholt. Also, es spielt einfach super zusammen und falls man irgendwie eine, sag ich mal, größere Board-Präsenz oder einen größeren Board-Threat braucht, ist Liliana perfekt, denn Planeswalker ist immer eine Gefahr auf dem Board. Yep. Und sie ist eine ziemlich große Gefahr. Absolut. Und dann haben wir noch dreimal Collective Brutality. Auch das ist wenig überraschend, denn das Discard Escalate ist kaum eine Downside in diesem Deck und es ist halt einfach einer von diesen flexiblen, control-artigen Spells. Genau. Was war jetzt dein Witz? Witz? Irgendwas wolltest du sagen mit Invasive Surgery? Nee. Was man damit loswerden kann, ist eine bestimmte Karte, aber von der will ich noch nichts sagen, weil die in einem späteren, unglaublich interessanten Deck, das wir vorstellen werden, vorkommt. Okay. Da bin ich gespannt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es mit Grixis Emerge für jetzt sein. Auch wieder ein cooles Deck, auch wie du gesagt hast, so ein bisschen eine Weiterentwicklung von den Deliriums-Teamer-Emerge-Decks, die wir bei zum Beispiel der letzten Pro Tour gesehen haben. Jetzt eben mit Schwarz statt Grün. Eine interessante Änderung, aber ich denke, eine, die durchaus gut funktioniert. Zweiter Platz bei den Standard Open. Also, ja. Gebt dem auf den Mann auf jeden Fall recht. So, das vierte Deck für heute hat jetzt mal unter anderem auf dem Competitive Standard League, also das ist eben die MTGO League, 5-0 erreicht. Also sehr beachtlich. Und auch den Standard EQ Duluth, also ein SCG, zweiten Platz gemacht. Also sehr gut auch. Scheint ein starkes Deck zu sein. Ja. Wir reden von Blau-Weiß Control. Ja, es gibt es. Und zwar mit interessanten Karten, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Also, das Deck spielt vier Kreaturen. Es ist viermal die gleiche. Und es ist vermutlich gar nicht so überraschend für ein Control-Deck, viermal Torrential Gearhulk. Ja, vor allem für ein blaues Control-Deck. Ja. Und ja, also ich glaube, das Deck können wir sogar ziemlich schnell abarbeiten, weil es ist so viel drin, was nicht verwunderlich ist einfach für so ein Control-Deck. Jo. Anticipate, eine saugute Karte, die ich leider in letzter Zeit viel zu wenig gesehen habe. Viel zu wenig ist gut. Also ich meine, während Shadows of Innistrad und Eldritch Moon Standard haben wir das Ding so gut wie überhaupt nicht gesehen. Ja, was ich einfach schade finde, weil Anticipate ist gut. Ja. Punkt. Ich denke, das lag einfach daran, dass es halt gut in einem Control-Deck ist und dass das dominante Control-Deck zu der Zeit einfach schwarz-weiß war und blau halt ein bisschen, ja, schwach war. Ja, das stimmt schon. Weiter, Blessed Alliance. Wie schon gesagt, sieht sehr viel Play. Immolating Glare. Instant, destroy target attacking creature. Schützt uns einfach sehr gut. Oh, dadurch, dass wir nicht so wirklich Board-Präsenz haben, sage ich mal. Außer mit dem Torrential Gearhulk und den haben wir nur viermal drin. Ja, also gegen dieses Deck wird der Gegner ziemlich oft denken, dass er vor allem eben in den frühen Turns halt reinswingen kann und Schaden machen kann. Vor allem eben mit so Karten wie Smuggler's Copter, Fleetwheel Cruiser und so weiter. Und Immolating Glare ist, was die Mana-Kosten angeht, wahrscheinlich in der Hinsicht für dieses Deck mit das beste Instant Speed Removal. Klar, weil das meiste, gegen was man spielt, sind eben Aggro-Decks. Und ja, wenn man Turn 2 einfach mal so einen Smuggler's Copter wieder loswerden kann, oder Turn 3, warum nicht? Genau, eine Karte, die auch momentan sehr viel Spiel sieht, weil es einfach eine der besseren Removal geworden ist durch die Rotation, Quarantine Field. Ja. Glaube ich, haben wir in den letzten Folgen auch schon, oder in der letzten Folge auch schon erwähnt, was das Ding macht. Es ist einfach saugut auch gegen Enchantments, Artifacts, Planeswalker. Planeswalker, vor allem Planeswalker, was gar nicht mal so unwichtig ist. Auf jeden Fall. Ja, zwar nur Also, einmal drin, aber reicht, denke ich mal, vollkommen aus. klar, ich meine, das Removal im Allgemeinen für Artefakte und Enchantments ist schlechter geworden, dadurch, dass wir, was war das? Ich glaube, Nature's Claim zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr in Standard haben. Es war entweder Nature's Claim oder Naturalize. Halt das Einmaler grüne Instant Speed Artefakt oder Enchantment Removal. Ich glaube, Nature's Claim, weil Naturalize haben wir noch im Standard. War das in Out of the Gatewatch war? Ja. Okay, dann war es Nature's Claim. Oder Naturalize? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Das müssen wir eins der nachschauen. beiden. Ja, das müssen wir Und nachschauen. dadurch, dass sowas weg ist, haben die Leute eben, wie man offensichtlich sehen kann, angefangen, mehr Artefakte, mehr Enchantments, mehr Planeswalker zu spielen. Und oft ist das dann, sag ich mal, oder war die Downside davon, dass sie dann weniger Slots in ihrem Deck hatten, um eben diese Karten zu beschützen. Oder auch zum Beispiel weniger Kreaturen, lauter solche Sachen. Und Quarantine Field ist halt neben nicht nur eine One-for-One, vor allem in einem Control-Deck, das Late Game gehen kann, sondern kann auch mal zwei oder drei Sachen auf einmal mitnehmen. Und wenn du halt zwei Planeswalker oder so damit erwischst, dann. Oh, das tut richtig weh. Wenn der Gegner denkt, jetzt habe ich dich, jetzt kannst du gar nichts mehr machen, was willst du gegen zwei Planeswalker machen, vor allem bei deinem Board State? Quarantine Field. Oder die nächste Karte, Ja. guter Übergang, Deadlock Trap. Wo ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, also das Artwork schaut schon ziemlich beschissen aus, Das muss ich. Artwork ist so fertig. Schau dir einfach mal Nissas Gesicht an. Das ist so richtig so. Also, falls irgendwelche unter 18 zuhören, jetzt kurz nicht hinhören. Das schaut einfach aus, als würde Nissa was ganz Bestimmtes mit Chandra machen und Chandra so, bitte nicht. Das hatte ich mir gar nicht gedacht. Woran ich gedacht hatte, waren so entweder so dumme Pop-Punk-Albumcover oder irgendwelche Teen-Magazine oder so, wo die Leute immer in so blöden Posen draufstehen auf dem Coverbild. Ja, also das schaut einfach so aus, als würde Nissa gerade was vorbereiten. Ganz bestimmte Perlen. Ich meine, Jesus. und Chandra mag das nicht so. Okay, so, jetzt dürft ihr wieder zuhören. Piepen wir das raus? Nein, wir piepen es nicht raus. Selbstverständlich nicht. Was zum Teufel? ja. Ihr kriegt Ah das hier ja. alles roh und ungefiltert. Kein Witz intended. Deadlock Trap, was macht die Karte überhaupt aus, ein beschissenes Artwork zu haben? Sie kommt schon mal getappt ins Spiel und kostet 3 Mana. Klingt schlecht, ist es aber vielleicht gar nicht so sehr. Wenn sie aufs Spielfeld kommt, kriegt man 2 Energie. Coole Sache. Kann man schon mal machen. Dann kann man sie tappen und 1 Energie zahlen, um eine Kreatur oder einen Planeswalker zu tappen. Und die aktivierten Fähigkeiten von eben dieser Kreatur oder diesem Planeswalker können dann in diesem Zug nicht aktiviert werden. Ja, falls ihr euch fragt, was soll es bringen, Planeswalker zu tappen, gar nichts. Es ist einfach erstmal symbolisch, einfach um zu zeigen, okay, der Planeswalker kann nichts. Und klar, man hätte das Wording anders wählen können, aber dann wäre der Text länger geworden. Deswegen passt es schon so. Genau, es schaltet halt einfach Planeswalker aus. Wie man auf dem Artwork sieht. Ja, genug von dem Artwork. Ja. Zwei Kopien von Skywhalers Shot. Auch da wenig überraschend. Wir haben ja schon gesagt, in Limited ist das Ding richtig gut. Und hier ist es auch richtig gut. Wieder 3 Power oder mehr. Es erwischt einen Kopter. Es erwischt sau viel. Es ist Instant Speed. Es gibt Instant Scry. Ich wollte noch was zu der Karte sagen. Genau. Es gibt ja eine vergleichbare Karte aus, ich glaube, in Battle for Zendikar oder so war die drin, Smite the Monstrous. Ja. Die zerstört Kreaturen mit Power 4 oder mehr. Der Unterschied zwischen 4 Power und 3 Power in dem momentanen Standard ist unglaublich groß. Ja, eben wie gesagt, Copter, Scrappy Scrounger, Tireless Tracker, das Ding erwischt so viel Zeug. Yep. Ja, und gibt uns Scry 1. Und das ist gar nicht mal so irrelevant. Vor allem nicht in dem Control-Deck. Das wo ist wir, sehr relevant. Wo wir sehr viel, ja, wo es einfach darauf ankommt, was wir ziehen als nächstes. Eben sehen wir durch die 4 Anticipate. Also, Scry ist ja auch eine relativ, ich sag mal im Allgemeinen, interessante Sache. Da können wir jetzt vielleicht kurz drauf eingehen. Scry 1 wird üblicherweise bewertet wie 0,6 Karten ziehen. Wie genau da die Mathematik dahinter ist, weiß ich leider nicht. Ich habe es mir nicht persönlich angeschaut, weil ich nicht so viel dazu gefunden habe, aber ich habe diese ungefähre Bewertung gefunden. Und in einem Deck, das Karten spielt, die einerseits, sage ich mal, selektive Reaktionen auf das, was der Gegner macht, sind, so wie es in vielen Control-Decks der Fall ist, und aus jeder einzelnen Karte, die man spielt, ein bisschen mehr rausbekommt, als eben zum Beispiel ein Aggro-Deck. In so einem Deck ist, wie du schon gesagt hast, Scry nochmal ein gutes Stück mehr wert. Also es kann stellenweise wirklich in einem Control-Deck der Fall sein, dass ein Scry in einer bestimmten Spielsituation genauso viel wert sein kann wie ein Card-Draw. Genau. Aber ich würde sagen, genug dazu. Schauen wir uns nochmal die nächste Karte an. Stasis Snare. Weiter, nochmal nichts sagen. Void Shatter. Okay. Leg los, Meister Blau. Void Shatter. Ich wollte die Karte vorhin erwähnen, als wir über Revolutionary Rebuff geredet haben, aber dann habe ich es doch gelassen. Und der Hauptgrund dafür ist eben, wie gesagt, Void Shatter ist die Void, damit farblos und kann von Ceremonious Rejection gecountert werden. Ja, ich glaube, das ist der größte Grund, einfach. Jo, was gibt's denn da noch so an 3-Mana-Counterspells? Es gab, glaube ich, irgendwo in Eldritch Moon oder in Shadows over Innistrad einen 3-Mana-Counter, der gecountert hat, außer der Gegner bezahlt 4. Den würde ich als momentan möglicherweise besser bewerten als Void Shatter. Also, ich glaube, einmal Void Shatter oder zweimal würde ich noch spielen, aber nicht mehr als das. Ja. Oh, die nächste Karte. Dovin Bahn, der neue Planeswalker. Passt perfekt in die Farbkombi rein. Ich denke mal auch von seinen Effekten her. Ich meine, allein schon sein Minus 1, you gain 2 life and draw a card. Perfekt. Perfekt. Gut, sein Plus 1 schaltet... Moment. Minus 3. Target Creature. Oh, schade, es schaltet leider keinen Copter aus. Aber es schaltet trotzdem genug aus. Ja, ich meine, was wir vorhin ja erwähnt hatten, was ziemlich elegant war, waren der Foundry Inspector und der Scrap Heap Scrounger in dem Colossus Deck, weil wegen eben dem Crew 3 für den Wohnwagen und die Sky Sovereign. Und der kann halt zum Beispiel es eben dann unmöglich machen für den Gegner, so eine Sky Sovereign zu crewen. Ja. Oh, und das Emblem. Also das Emblem von dem ist, finde ich, richtig cool. Oh, es ist einfach ein stärkeres... Ist es Static Orb oder Winter Orb? Static Orb. Einfach ein besseres Static Orb, denn es trifft nur noch den Gegner. Mhm. Falls ihr nicht mehr wisst, was Static Orb macht, oder falls ihr überhaupt nicht wisst, was Static Orb macht, man kann, also wenn Static Orb auf dem Feld ist, können beide Spieler oder alle Spieler, die anwesend sind, nicht mehr als 2 Permanents mehr enttappen. Ja. Das heißt, man muss sich erstmal aussuchen, okay, enttappe ich jetzt Mana? Brauche ich diese Runde Mana oder enttappe ich Kreaturen? Bei Static Orb muss man das selber auch noch machen. Abwägen. Jo. Bei dem nicht mehr. Richtig. Und wenn der mal ultet, glaube ich, ist vorbei. Wahrscheinlich. Also für die von euch, die regelmäßig Commander spielen, Static Orb ist ja ein absolutes Staple in Stacks, die eben darauf aus sind, den Gegnern ihre Ressourcen zu denyen. Und Static Orb macht das Spiel einfach unglaublich langsam, weil oft ist es dann so der Fall, zumindest wenn man mit einem Stacks-Spieler spielt, der selber nicht so wirklich drauf hat, dass er Static Orb raushaut und dann sitzt erstmal der ganze Tisch so 3-4 Runden da und zieht seine Karten und macht nichts und versucht nur irgendwie was zu enttappen. Nicht so hier. Wenn der Mann ultet, dann war's das. Zapfenstreich. Ja, auf jeden Fall. Nächste Karte, Glimmer of Genius. Denke ich auch nichts Verwunderliches. Passt perfekt rein. Scry 2, dann draw 2 Cards. Perfekt. Ja. Und die zwei Energie sind auch schön für die Deadlock Trap. Genau. Summary Dismissal im Mainboard. Nicht verwunderlich. Viermal Fumigate. Viermal. Ich denke mal, der beste Grund, warum wir das Ding so oft drin haben, ist, wir haben außer dem Torrential Gearhulk keine Kreaturen. Das heißt, dieses Ding wird uns so gut wie überhaupt nicht jucken. Mhm. Vor allem, wir kriegen Leben davon, wenn wir was zerstören. Und wir werden auf jeden Fall damit viel zerstören wollen. Oh ja. Oh, und zweimal im Mainboard, deswegen habe ich es vorhin gemeint, dieser Mann hat endlich mal seinen Platz gefunden. Jace, der Neue. Oh ja. Im Mainboard. Das sieht man auch selten. Beziehungsweise hat man selten gesehen. Und jetzt, ja. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er da. Genau, denn eben die Plus 1, Scry 1 hatten wir gerade schon. Extrem viel Wert in einem Control-Deck. Und dann zieht man noch eine Karte. Also, wie gesagt, wenn man da mit der Interpretation ein bisschen liberaler ist, kann man sagen, die Plus 1 ist fast ziehe zwei Karten. Ja, genau. Und die anderen Effekte hatten wir schon. Wenn wir uns die Landbase anschauen, Aether Hub, nicht verwunderlich. Und das war's. Alles andere sind die Double Lands, die genau. Wichtig sind. Und ja. Sideboard. Geh mal auf Fragmentize, jetzt will ich es wissen. Fragmentize ist Sorcery Speed. Gut. Ja, gut. Ich glaube, das wäre zu krass, wenn das Ding Instant Speed wäre, weil sonst würde es ja, Copter raushauen. Jo. Dann wäre das Ding ja ein absolutes Mainboard-Ding. Und, es gab ja eben in Oath of the Gatewatch das Naturalize. Ja, genau. Ja. Das ja Instant Speed war, aber in grün und mit Mana-Kosten 3 oder weniger. Stimmt, ja. Genau, Aether Meltdown, auch nichts Verwunderliches. Blessed Alliance, haben wir auch schon gesehen. Negate, Quarantine Field, eben noch eins, falls wir noch eins brauchen. Die Karte ist jetzt interessant. Gideon, Ally of Zendikar, sieht in fast jedem weißen Deck oder was weiß spielt, Spiel. Ja. Meistens im Mainboard, in einigen Decks im Sideboard. Man darf einfach nicht vergessen, wie stark Gideon tatsächlich ist. Mal abgesehen davon, dass seine Plus 1, also abgesehen davon, dass er sofort ulten kann, was bei uns nicht so wichtig ist. Wir haben nicht so viele Kreaturen, wo es wichtig wäre, dass er sofort ultet. Aber hey, der 6-7 Torrential Gearhulk, der zündet schon ordentlich. Ja, aber ich denke mal, wir wollen ihn eher für eben seine, also falls wir tatsächlich Probleme haben, das Board zu halten, holen wir uns einfach ihn, weil er selber wird zu einer Kreatur, einer sehr guten Kreatur, und pumpt uns umsonst, weil er davon keinen Schaden nimmt, ja. Kreaturen raus. Na, schon müde? Schon ein bisschen, ja. Ja, wir sind ja morgen auch unterwegs. Wir fahren ja mal so nebenbei wieder zu dem Laden. Also ich fahre mit dir diesmal zum Laden, du konntest ja letztes Mal nicht. Jo. Und schauen uns das einfach, also wir werden nicht draften, da habe ich irgendwie keine Lust mehr, weil Rare Picking ist nicht so mein Ding. Ich wollte es mir einfach mal anschauen. Aber wir sind morgen dort. Falls ihr die Folge noch rechtzeitig hört, könnt ihr da natürlich auch gerne vorbeikommen, mit uns ein bisschen quatschen. Ich werde 2 Commander-Decks auf jeden Fall mitnehmen und natürlich Tauschkarten. Ja, also ich werde auch meinen Commander mitnehmen, auf jeden Fall. Und natürlich die Tauschkarten. Und mein Standard-Deck. Ich will mein Standard-Deck mal gegen richtige Standard-Decks ausprobieren. Verdammt, weil ich... das Deck hast hauptsächlich du entwickelt, das können wir vielleicht noch sagen. Oder machen wir das Deck mal erstmal fertig? Genau, wir haben ja noch 2 Karten. Also genau, Summary Dismissal und Everson. Fertig. Fertig, weiter sehr geht's. Gut. Weiter geht's. Bevor wir uns das letzte Deck anschauen, was ein richtig cooles Deck ist. Oh ja. Wirklich, seid gespannt. Also, das Deck hast hauptsächlich du entwickelt, natürlich mit der Hintergrundidee, dass ich unbedingt eben Schwarz-Rot noch haben wollte. Hast du mir die Idee gebracht, hey, hau doch noch Weiß rein. Geh doch auf Madu. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Madu ist auch eigentlich auch eine coole Kartenkombination oder Farbkombination. Dann hast du ein Deck zusammengeschmissen, ich glaube in einer Stunde. Es ging ziemlich schnell, ja. Ja, weil es eigentlich fast schon logisch war. Wir haben dann nur noch ein bisschen rumdiskutiert, ob die eine Karte mehr oder weniger rein soll. Wir haben dann eine rausgeschmissen, das war der rote Gearhulk, wo wir gemeint haben, okay, nee, der passt einfach nicht rein. Der Slot ist dafür viel zu... Also die Slots sind wirklich begrenzt in dem Deck. Oh ja, die sind unglaublich wertvoll. Ja, es ist einfach mein, also wie hast du es genannt? Madu Planeswalker Control. Ja. Und mal abgesehen davon, dass ich bis auf ein MTGO-Deck keine Madu-Decks gesehen habe, ist das einzige Deck, was ich noch gesehen habe, ein Agro-Deck in Madu. Und vor allem Planeswalker Control habe ich überhaupt nichts gesehen. Und ich habe das Deck, du hast es geplaytestet, also gegen sich selbst praktisch. Das war so ein blödes Match. Das ist einfach darauf hinausgelaufen, dass ein Deck verloren hat, glaube ich, weil es keine Karten mehr nee, nicht im Deck ganz. hatte. Also das Deck, das gewonnen hat, hatte noch 6 Karten in der Bibliothek und sowas. So ein langes Match. Dann habe ich das Deck gegen ein, sage ich mal, kein Standard-Deck, sondern einfach gegen so ein Value-Modern-Legacy-Deck gespielt, also so ein Casual-Deck, sage ich mal, wo einfach saustarke Sachen drin waren. Also so ein Turn 2, ich glaube, First Strike, Haste, 2-2 tut einfach weh und gegen die falschen Decks ist das Deck halt einfach stark. Aber ich habe mir erstmal gedacht, aua, ich nehme gerade Schaden, aber das interessiert mich nicht, denn sobald das Deck loslegt, ist Schicht im Schacht. Ja. Weil dann haue ich einfach dann irgendwann den zweiten und den dritten und den vierten Planeswalker raus und damit soll der Gegner mal klarkommen. Ja, es ist halt so ein bisschen aufgebaut wie die eben Black-White-Control-Decks, die wir hatten, jetzt noch zusätzlich mit Rot, um eben an die neue Chandra ranzukommen, die Oath of the Gatewatch Chandra, Harnessed Lightning und Radiant Flames, was auch eben einer der besseren Board-Wipes ist. Boah, also vor allem dadurch, dass es dreifarbig ist, ist Radiant Flames so gut. Ja. Also ich habe den Gegner so zur Verzweiflung gebracht mit diesem Radiant Flames mit Converge 3. Also der hat es nicht fassen können, der musste sich die Karte zweimal durchlesen, ob ich das gerade wirklich gemacht habe. Boah. Also, keine Ahnung. Also, falls ihr kommen wollt, Standard Deck mitbringen. Oder irgendein Deck. Ich will das Ding endlich mal richtig spielen. Genau. Aber jetzt zu dem. Das allerletzte Deck für heute. Und was für ein Deck es ist. Also erstmal ein bisschen zu der Story. MTGGoldfish.com ist ja eine Seite, die immer beliebter geworden ist jetzt. Natürlich vor allem in der englischsprachigen Magic Community. Und es ist relativ cool, weil die verschiedene Leute haben, die dort Artikel zu allen möglichen Sachen schreiben, auch zum Beispiel Legacy und Vintage, viel natürlich zu Standard und Modern. Und ein gewisser, Autor, den sie haben, Saffron Olive, macht oft eine, ich sag mal, Budget Magic Serie, wo er Decks baut, die relativ günstig sind und die dann online gegen andere Leute testet. Das neueste Deck, das er da gemacht hat, nennt sich Teamer Summonings. Und Junge, oh boy. Also dieses Deck hat dafür gesorgt, dass eine ganz bestimmte Karte so hart gespiked ist. Ja. Aber so hart einfach. Und zwar genau das Kernstück des Decks, wie es auch schon im Namen steht. Metallurgic Summonings, die, was ich als mehr oder weniger Do-Nothing 5-Mana-Enchantment bezeichnet ja. habe, ist von, keine Ahnung, 20 Cent oder so auf mittlerweile über 4 Euro auf MKM gestiegen. Ja, also am amerikanischen Markt 10 Dollar fast. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ja. Was macht dieses Deck? Wie du schon gesagt hast, das Kernstück ist Metallurgic Summonings. Um das mal kurz zusammenzufassen oder einfach zu sagen, was diese Karte kann, falls ihr sie schon wieder komplett verdrängt habt, weil es einfach an dem Fall eine Scheißkarte ist. Metallurgic Summonings ist ein 5-Mana-Enchantment, 2 blau davon, Mythic. Immer wenn man ein Instant- oder Sorcery-Spell castet, erschafft man ein XX Colorless Construct Artifact, wobei X eben die CMC von diesem Spell ist. Mhm. Klingt, wie du schon gesagt hast, es ist erstmal ein 5-Mana macht nichts. Ja. Aber in diesem Deck, Junge. Oh ja. Also, mach du mal weiter, also das ist wirklich eher so ein Ding für dich. Im Endeffekt, von vornherein, das Deck ist eine Art Combo-Ramp-Deck, sag ich mal. Wir wollen Metallurgic Summonings so schnell wie möglich draußen haben, deswegen Ramp. Cultivator's Caravan ist drin, Natural Connection ist drin und später dann Nissa's Renewal. Das ist sozusagen unser Ramp-Paket. Zusätzlich dazu haben wir natürlich auch noch eine Menge Card Draw und Card Selection, selbstverständlich 4-mal Cathartic Reunion, Tormenting Voices 2-mal drinnen und natürlich 4-mal Glimmer of Genius. So, jetzt dazu, was dieses Deck konkret machen möchte. Wir wollen so lange am Leben bleiben, bis wir Metallurgic Summonings draußen haben. Im besten Fall Turn 4 durch Ramp. Ja. Und dann casten wir im nächsten Zug Part the Water Veil, um einen extra Turn zu nehmen und eine 6-6 Kreatur zu bekommen. Oder was wir auch machen können, ist Metallurgic Summonings, dann Nissa's Renewal, um 3 Länder aus der Bibliothek zu holen und 7 Leben zu kriegen und eine 6-6 Kreatur zu bekommen. Und dann im Zug danach casten wir Part the Water Veil mit Awaken für einen extra Turn und nochmal eine 6-6 Landkreatur mit Haste. Also eben 2 6-6 Kreaturen. Einmal durch eben Summonings und durch das Awaken. Richtig. Und je weiter ich darüber nachdenke, desto abgefahrener wird dieses Deck, wirklich. Es ist der absolute Wahnsinn einfach. Also, das ist richtig krass und das Deck ist total cool. Ich meine, wir haben es ja gesehen, obwohl Agro-Decks jetzt gerade beliebt sind, mit dem richtigen Deck kann man in diesem Standard-Format richtig ins Late-Game gehen. Ja, und klar. Das macht dieses Deck. Das hat so ein bisschen was von dem Seasons Past-Deck aus Innistrad Standard, wo man auch eben ja Seasons Past geloopt hat mit Nissa's Renewal und anderen nützlichen Control-Karten, bis man dann irgendwann den Gegner einfach besiegt hat. Hier ist es ungefähr das gleiche, halt eben mit Summonings und Part the Water Veil kann man einfach so lange comboen, bis man den Gegner mehrere Turns hintereinander mit seiner Armee von 6-6 Kreaturen einfach nur noch zu Tode dreschen kann. Ja. Genau. Also, ich meine, wir kriegen ja nicht nur 6-6 Kreaturen. Wir haben ja noch die ganzen anderen kleinen Viecher, die zum Beispiel durch ein Harnessed Lightning kriegen wir eine 2-2 und removen noch irgendwas aus dem Feld. Wir haben Radiant Flames, das auch noch 3 gibt. Wir können noch ein Metallurgic Summonings raushauen, um es einfach zu verdoppeln und eine 5-5 rauszuhauen. Mhm. Einfach abgefahren. Ja, ich gut, nee. Summonings ist ja ein Enchantment, also da triggert das andere leider nicht. Aber trotzdem. Stimmt, ja. Trotzdem ist es dann ein Double Trigger. Also, wenn wir es danach machen, ist es einfach Wahnsinn. Wir sind ja noch gar nicht bei noch einem verrückten Part angekommen. Wenn das alles noch nicht reichen sollte, um unseren Gegner in den Boden zu stampfen, dann können wir eins von unseren zusätzlichen Summonings opfern, um unsere ganzen Instants und Sorceries, und dieses Deck spielt, ich glaube, fast 30 davon, aus dem Friedhof zu holen und zurück in die Hand zu nehmen. Also Nissa's Renewal. Part of Waterway wird leider exiled, aber Nissa's Renewal. Man holt sich einfach das ganze Mana aus dem Deck raus. Dadurch eben dieser Aspekt, dass das Deck kleiner wird, eben vom Mana befreit wird, man nur noch Gas zieht, man immer noch eine 6-6-Kreatur bekommt, mehr Glimmer of Genius, noch ein Radiant Flames, wenn das nicht reicht, nochmal Harnessed Lightning. Ja. Jesus. Und wenn man aus irgendeinem Grund nicht durchkommen sollte mit seinen Kreaturen oder sie entfernt werden, dann hat man im Sideboard immer noch 4x Fevered Visions, um auf den Plan umzusteigen. Yep. Und ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen. Ich meine, das Sideboard, typische Counter einfach. Lightning Axe, Natural State. Natural State. Ich glaube, so hieß die Karte, oder? Das ist sie wahrscheinlich. Ja, das war sie, Natural State. Genau, Naturalize ist rausgeflogen und Natural State ist drin geblieben, glaube ich. Das kann auch gut sein. Genau. Aber egal, Negate, Plummet, was ist das denn? 5 Schaden an der Fliegenden? Nee, ach so. Zerstört. Ah, zerstört eine Fliegende. Drunter? Ah ja, Revolutionary Rebuff. Okay, wenn er meint. Appetite for the Unnatural. Lustig. Ja gut, es ist immerhin Instant Speed. Ja. Genau, Fevered Visions und noch ein Radiant Flames, falls wir einfach noch eins wollen. Ja. Mana Base schaut nicht spannend aus. Nee. Aber trotzdem. Was für ein Deck. Also. Dazu gibt's ja Videos. Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Und ihr solltet euch auch wirklich die Videos dazu anschauen. Der hat einfach damit 5-0 gemacht. Mhm. Und er kann es stellenweise selbst kaum glauben, dass er das, was er macht, gerade machen kann. Das ist so lustig. Ja. Eine Empfehlung, selbst wenn Metallurgic Summonings gerade teuer ist, ich habe gelesen, dass diverse auch halt eben Pro-Teams diese Karte in irgendeiner Weise zerbrochen haben und momentan sind die Gerüchte so, dass das einiges an Play bei der Pro Tour sehen wird. Also wenn morgen die Pro Tour anfängt und ihr auch nur den leichtesten Schimmer von Metallurgic Summonings irgendwo seht, dann geht auf MKM und kauft. Und zwar sofort. Bevor das. Ich meine, der Copter war am Anfang auch nur 2-3 Euro wert und jetzt ist er bei 10 Euro. Mhm. Kauft sofort, wirklich. Sobald ihr wirklich, wie du schon gesagt hast, den leichtesten Hauch von Play seht bei so einer Karte, her damit. Bevor das explodiert. Aber genau. Damit sind wir dann, glaube ich, auch heute fertig. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie viele von den Decks, die wir jetzt bis jetzt gecovert haben, es waren ja immerhin 10, wir dann konkret bei der Pro Tour sehen werden. Und vor allem in welcher Form. Ich denke mal, wir werden die Decks auf jeden Fall sehen, aber in abgeänderter Form, weil die Pros eben anders bauen. Irgendwie teilweise schon ein bisschen, ja. Anders, teilweise durchdacht. Also nicht durchdachter, aber die denken an Sachen, wo selbst Veteranen-Deckbauer, wie eben Jeff Hoogland nicht draufkommen. Ja. Eben, weil die einfach ganze Teams haben. Das sind ganze Teams, die wochenlang nichts anderes machen als Playtesten, stundenlang zocken, schauen, funktioniert das, was kann ich dagegen machen? Mhm. Hey, die Karte gibt's ja auch noch, kann man die noch benutzen? Ja. Und die, die ganzen großen Teams haben ja natürlich auch ihre, ich sag mal, Deckbaugenies am Start, also so Leute wie Sam Black oder Matt Nass, die sind einfach dafür bekannt, dass sie schon seit Jahren die ganzen Decks bauen, die dann bei der Pro Tour gespielt werden, so ungefähr. Ja, wer leider nicht mehr dabei ist für ein Jahr, weil er jetzt im Coverage-Team ist. LSV. Louis Scott Vargas. Das wäre aber cool, wenn er trotzdem ein Deck präsentieren würde. Also ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wie das legal gesehen ist, aber ich bin mir sicher, wenn er immer noch mit Channel Fireball so affiliated ist, dass er da auch beim Playtesting mitmachen wird. Ja. Trotzdem, ich bin einfach hyped as fuck. Ich auch. Also, um das mal so zu sagen. Das neue Standard sieht richtig cool aus. Ich habe schon lange nicht mehr so ein spannendes Standard-Format gesehen. Einfach durch die Variation. Es ist halt, wie gesagt, schon endlich mal das herausgeflogen, was nicht für das Standard konzipiert war, nämlich Dragons und Origins. Und ja, jetzt geht's los. Oh ja. Aether Revolt steht auch schon vor der, also nicht vor der Tür, aber es steht vor der Tür. Ja, es ist in Theorie schon fertig. Also ich glaube, jetzt gerade, schon seit einer Weile, wird Aether Revolt gedruckt. Ja, das heißt, es ist da. Also, ja, wir könnten eigentlich da einbrechen und schauen, was es gibt. Aber dann würden wir im Gefängnis landen und das wäre nicht so schön, weil dann könnten wir keinen Podcast mehr machen. Ja, und dann müssten wir die Seife aufheben. Und dann sind wir das nächste Artwork für Deadlock Trap. Bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Okay, damit beenden wir die Folge, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.